Die Zwischenkriegszeit. Während zu Zeiten des internationalen Goldstandards das Geld als Gegenleistung für Waren frei zwischen den Nationen floss und der Wechselkurs zwischen den verschiedenen Währungen lediglich die Umrechnung zwischen den verschiedenen Goldgewichten war, sollte im monetären Nationalismus die Geldmenge jedes Landes und der Wechselkurs zwischen ihnen in internationalen Abkommen festgelegt werden. Deutschland litt unter einer Hyperinflation, nachdem der Vertrag von Versailles dem Land große Reparationsleistungen auferlegt hatte, und versuchte, seine Schulden unter Ausnutzung der Inflation zurückzuzahlen. Großbritannien versuchte, den Goldstandard aufrechtzuerhalten, aber mit einem Kurs, der das britische Pfund über- und Gold unterbewertete, weshalb das Land große Probleme mit dem Goldtransfer aus seinem Gebiet in Richtung Frankreich und in die Vereinigten Staaten hatte. Der erste große Vertrag des Jahrhunderts des monetären Nationalismus wurde während der Konferenz von Genua im Jahr 1922 abgeschlossen. Laut diesem Vertrag waren der US-Dollar und das britische Pfund als goldähnliche Reservewährungen gemäß ihrem Anteil an den jeweiligen Reserven anderer Länder zu betrachten. Mit diesem Schritt hatte Großbritannien gehofft, seine Probleme mit dem überbewerteten Pfund zu entschärfen, indem es anderen Ländern erlaubte, große Mengen davon zu kaufen, sodass diese ebenso über Reserven verfügten. Die Großmächte der Welt signalisierten ihren Aufbruch weg von der Solidität des Goldstandards und hin zu einem Inflationismus als Lösung für die wirtschaftlichen Probleme. Das Verrückte an dieser Regelung war, dass diese Staaten eine Inflation wünschten und gleichzeitig den Wert ihrer Währung in Bezug auf Gold auf dem Vorkriegsniveau stabil halten wollten. Man versuchte, sich durch mathematische Berechnungen abzusichern. Wenn alle ihre Währungen abwerten würden, könnte sich das Kapital dem nicht entziehen. Doch das war zum Scheitern verurteilt und so floss das Gold weiterhin aus Großbritannien in die Vereinigten Staaten und nach Frankreich. Der Abfluss von Gold aus Großbritannien ist eine wenig bekannte Geschichte mit enormen Folgen. Das Buch Lords of Finance von Liaquat Ahmed konzentriert sich auf diese Episode und leistet gute Arbeit bei der Darstellung der beteiligten Personen und des Dramas, übernimmt jedoch die übliche keynesianische Haltung zu dem Thema und lastet die Schuld für die gesamte Episode dem Goldstandard an. Trotz seiner umfangreichen Recherchen verkennt Ahmed, dass das Problem nicht der Goldstandard war, sondern dass die Staaten der Nachkriegszeit zu den gleichen Wechselkursen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zum Goldstandard zurückkehren wollten. Hätten sie gegenüber ihrem Volk das Ausmaß der Abwertung zugegeben, die stattgefunden hatte, um den Krieg zu finanzieren, und ihre Währungen mit neuen Wechselkursen an Gold gebunden, hätte es wahrscheinlich einen rezessiven Crash gegeben, aus dem sich die Wirtschaft mit einer soliden monetären Basis erholt hätte. Eine bessere Erläuterung dieser Episode und ihrer schrecklichen Folgen ist in Murray Rothbards America's Great Depression zu finden. Als die britischen Goldreserven aus dem Land geschafft und in andere Länder gebracht wurden, in denen sie besser bewertet waren, wendete sich der Chef der Bank of England, Sir Montagu Norman, mit Nachdruck an seine französischen, deutschen und amerikanischen Kollegen, um die Geldmengen in ihren Ländern zu erhöhen und ihre Papierwährungen zu entwerten, in der Hoffnung, dass sie den Goldabfluss von England stoppen würden. Während sich die französischen und deutschen Bankiers nicht kooperativ zeigten, war Benjamin Strong, Vorsitzender der New Yorker Federal Reserve, offen für den Vorschlag und befasste sich während der 1920er Jahre mit inflationärer Geldpolitik. Diese mag zwar den Abfluss von Gold aus Großbritannien bis zu einem gewissen Grad reduziert haben, aber am schlimmsten war, dass sie eine größere Immobilien- und Aktienblase in den Vereinigten Staaten verursachte. Die Inflationspolitik der US-Notenbank endete Ende 1928, als die US-Wirtschaft reif für den unvermeidlichen Zusammenbruch war, der auf die Aussetzung des Inflationismus folgt. Was folgte, war der Börsencrash von 1929 und die Reaktion der US-Regierung machte daraus die längste Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen der modernen Geschichte. Die gängige Geschichte über die Weltwirtschaftskrise besagt, dass Präsident Hoover angesichts des Abschwungs untätig blieb, weil er irrtümlicherweise glaubte, dass die freien Märkte eine Erholung herbeiführen könnten und weil er am Goldstandard festhielt. Erst als er durch Franklin Delano Roosevelt ersetzt wurde, der eine aktivistische Rolle der Regierung förderte und den Goldstandard aussetzte, folgte die Erholung in den USA. Das ist, gelinde gesagt, Unsinn. Hoover erhöhte nicht nur die Staatsausgaben für Projekte zur Bekämpfung der Rezession, sondern stützte sich auch auf die Federal Reserve, um das Kreditvolumen zu erhöhen und legte den Schwerpunkt seiner Politik auf das wahnwitzige Bestreben, die Löhne angesichts ihrer sinkenden Tendenz hochzuhalten. Darüber hinaus wurden Preiskontrollen eingeführt, um die Preise für Produkte, insbesondere für landwirtschaftliche Erzeugnisse, auf einem hohen Niveau zu halten, ähnlich dem, was in der Zeit vor der Rezession als fair und korrekt angesehen wurde. Die Vereinigten Staaten und alle wichtigen Volkswirtschaften begannen mit der Umsetzung einer protektionistischen Handelspolitik, die die Situation in der gesamten Weltwirtschaft erheblich verschlimmerte. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, die sorgfältig aus den Geschichtsbüchern ausradiert wurde, dass Hoover bei den US-Generalwahlen 1932 einen sehr interventionistischen Ansatz verfolgte, während Franklin Delano Roosevelt den Ansatz der steuerlichen und monetären Verantwortung verfolgte. Die Amerikaner hatten tatsächlich gegen die Politik von Hoover gestimmt, aber als Roosevelt an die Macht kam, fand er es bequemer, den von Hoover postulierten Interessen zu folgen, und so kam es, dass Roosevelt die interventionistische Politik von Hoover zu dem erweiterte, was als New Deal bekannt werden sollte. Es ist wichtig zu wissen, dass es am New Deal nichts Einzigartiges oder Neues gab. Der Deal war eine Erweiterung der stark interventionistischen Politik, die Hoover eingeführt hatte. Bereits ein einfaches Verständnis der Volkswirtschaftslehre macht jedem klar, dass Preiskontrollen immer kontraproduktiv sind und die zu Überschüssen und Engpässen führen. Die Probleme der amerikanischen Wirtschaft waren in den 1930er Jahren untrennbar mit der Festlegung von Löhnen und Preisen verbunden. Die Löhne wurden zu hoch angesetzt, was zu einer sehr hohen Arbeitslosenquote von bis zu 25% führte, während die Preiskontrollen zu Unter- und Überschüssen bei verschiedenen Gütern führten. Einige landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden sogar verbrannt, um ihre hohen Preise aufrechtzuerhalten, was zu der unfassbaren Situation führte, dass die Bevölkerung hungerte und arbeitslos wurde, während die Betriebe sie aufgrund der hohen Löhne nicht einstellen konnten. Dazu kam, dass die Betriebe, die zumindest kleinere Ernten einfahren konnten, einen Teil davon verbrennen mussten, um den Preis hochzuhalten. All dies wurde getan, um die Preise auf dem Niveau des Booms vor 1929 zu halten und gleichzeitig die Illusion aufrechtzuerhalten, dass der Dollar im Vergleich zu Gold immer noch seinen Wert gehalten hatte. Die Inflation der 1920er Jahre hatte dazu geführt, dass sich an den Immobilien- und Aktienmärkten große Vermögensblasen gebildet hatten, die zu einem künstlichen Anstieg der Löhne und Preise führten. Nach dem Platzen der Blase widerfuhr den Marktpreisen eine Neuanpassung über einen Rückgang des Dollarkurses im Vergleich zu Gold und einen Rückgang der Reallöhne und Preise. Die Sturheit der verblendeten zentralen Planer, die verhindern wollten, dass die erwähnten drei Szenarien eintreten, lähmte die Wirtschaft. Dollar, Löhne und Preise wurden überbewertet, was dazu führte, dass die Menschen versuchten, ihre Dollars gegen Gold zu tauschen. Dazu kamen noch eine massive Arbeitslosigkeit und umfangreiche Produktionsausfälle. Selbstverständlich wäre nichts davon mit solidem Geld möglich gewesen. Diese Probleme traten nur aufgrund der Inflation der Geldmenge auf. Und selbst nach der Inflation wären die Auswirkungen weitaus weniger verheerend gewesen, wenn die zentralen Planer den Dollar zu einem vom Markt bestimmten Preis im Vergleich zu Gold aufgewertet und Löhne und Preise frei angepasst hätten. Anstatt aus dieser Lektion zu lernen, entschieden die damaligen staatlichen Ökonomen, dass der Fehler nicht im Inflationismus zu suchen war, sondern im Goldstandard, der den Inflationismus des Staates einschränkte. Um sich von den goldenen Fesseln des Inflationismus zu befreien, erließ Präsident Roosevelt eine Anordnung, die das private Eigentum an Gold verbot und die Amerikaner zwang, ihr Gold zu einem Preis von $20,67 pro Unze an das US-Finanzministerium zu verkaufen. Da der Bevölkerung das solide Geld vorenthalten wurde und sie gezwungen war, mit dem Dollar zu handeln, bewertete Roosevelt den Dollar auf dem internationalen Markt neu von $20,67 pro Unze auf $35 pro Unze, was einer 41-prozentigen Abwertung des Dollars in realen Werten, Gold, entsprach. Dies war die unvermeidliche Realität der Jahre des Inflationismus, die 1914 mit der Gründung der Federal Reserve und der Finanzierung des Eintritts Amerikas in den Zweiten Weltkrieg begann. Es war der Verzicht auf solides Geld und sein Ersatz durch ein staatlich herausgegebenes Fiat-Geld, das zu einem zentral geplanten und staatlich gesteuerten Versagen der führenden Volkswirtschaften der Welt führte. Da die Staaten das Geld kontrollierten, kontrollierten sie nun auch die meisten wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und bildungspolitischen Aktivitäten. Keynes hat nie Wirtschaftswissenschaften studiert oder fundierte Forschungsarbeiten über die Wirtschaft geleistet, aber er erkannte den Zeitgeist zugunsten eines allmächtigen Staates und zeigte den endgültigen Weg auf, der den Staaten genau das gab, was sie hören wollten. Sämtliche ökonomischen Grundlagen, die über Jahrhunderte in der Wirtschaftswissenschaft auf der ganzen Welt gelehrt wurden, gingen verloren, um durch die neue Ideologie mit immer bequemeren Schlussfolgerungen ersetzt zu werden, die sich bestens für Politiker mit der höchsten Zeitpräferenz und totalitäre Staaten eignete. Zitat: Der Zustand der Wirtschaft wird durch das Niveau der Gesamtausgaben bestimmt. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit oder die Verlangsamung der Produktion haben ihre zugrunde liegenden Ursachen nicht in der Produktionsstruktur oder in der Verzerrung der Märkte durch zentrale Planer. Vielmehr ist alles auf den Mangel an Ausgaben zurückzuführen und die Abhilfemaßnahme ist die Abwertung der Währung und die Erhöhung der Staatsausgaben. Sparen reduziert die Ausgaben und da es nur auf die Ausgaben ankommt, muss der Staat alles tun, um seine Bürger davon abzuhalten, zu sparen. Importe kosten die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze, weshalb die Erhöhung der Ausgaben zugunsten von inländischen Waren erfolgen muss. Zitat Ende. Der Staat liebte diese Botschaften und Keynes wusste das nur allzu gut. Sein Buch wurde 1937 auf dem Höhepunkt der Nazi-Ära ins Deutsche übersetzt und in der Einleitung zur deutschen Ausgabe schrieb Keynes, Zitat: Die Theorie der Gesamtproduktion, die im folgenden Buch vorgestellt wird, kann gleichwohl viel einfacher an die Bedingungen eines totalitären Staates angepasst werden, als die Theorie der Produktion und Verteilung einer bestimmten Produktion, die unter Bedingungen des freien Wettbewerbs und eines hohen Maßes an Laissez-faire hervorgebracht wird. Zitat Ende. Die keynesianische Sintflut, von der sich die Welt bis heute nicht erholt hat, hatte begonnen. Die Universitäten verloren ihre Unabhängigkeit und wurden Teil der Regierungsapparate der Staaten. Die akademische Volkswirtschaftslehre war keine intellektuelle Disziplin mehr, die sich darauf konzentrierte, menschliche Entscheidungen unter dem Einfluss von Knappheit zu untersuchen, um die Bedingungen der Menschen zu verbessern. Stattdessen wurde die Volkswirtschaftslehre zu einem Arm des Staates, der die politischen Entscheidungsträger auf die bestmögliche Praxis zur Steuerung der wirtschaftlichen Aktivitäten ausrichten sollte. Die Wahrnehmung, dass eine staatliche Wirtschaftsführung notwendig ist, wurde zum unbestrittenen Ausgangspunkt jeder modernen ökonomischen Bildung, wie man aus jedem modernen Wirtschaftslehrbuch ersehen kann, in dem der Staat die gleiche Rolle spielt wie Gott in religiösen Schriften. Eine allgegenwärtige, allwissende, allmächtige Kraft, die lediglich Probleme identifizieren muss, um sie zufriedenstellend zu lösen. Der Staat ist immun gegen das Prinzip der Opportunitätskosten. Nur selten werden die negativen Ergebnisse staatlicher Eingriffe in die Wirtschaftstätigkeit überhaupt berücksichtigt und wenn ja, dann nur, um noch mehr staatliche Eingriffe zu rechtfertigen. Die klassische liberale Tradition, die wirtschaftliche Freiheit als Grundlage wirtschaftlichen Wohlstands betrachtete, wurde leise beiseite geschoben, als staatliche Propagandisten, die sich als Ökonomen ausgaben, die Great Depression, die durch staatliche Kontrollen verursacht und verschärft wurde, als Widerlegung der freien Märkte darstellten. Klassische Liberale waren die Feinde der politischen Regime der 1930er Jahre. Sie wurden ermordet und aus Russland, Italien, Deutschland und Österreich vertrieben. Sie hatten das Glück, in den Vereinigten Staaten und Großbritannien lediglich akademisch verfolgt zu werden, wo diese Genies um Arbeit kämpften, während mediokre Bürokraten und gescheiterte Statistiker alle Wirtschaftsabteilungen der Universitäten mit ihrer Wirtschaftsscharlatanerei und ihren falschen Schlüssen besetzten. Noch heute geben die staatlich freigegebenen Wirtschaftslehrpläne dem Goldstandard die Schuld an der Weltwirtschaftskrise. Der gleiche Goldstandard, der zwischen 1870 und 1914 mehr als 4 Jahrzehnte praktisch ununterbrochenes globales Wachstum und Wohlstand hervorbrachte, hörte in den 1930er Jahren plötzlich auf zu funktionieren, weil er es den Staaten nicht erlaubte, ihre Geldmenge zur Bekämpfung der Rezession auszuweiten, deren Ursachen diese Ökonomen nicht anders als mit sinnlosen keynesianischen Anspielungen auf Tiergeister erklären konnten. Und keiner dieser Ökonomen schien zu bemerken, dass, wenn das Problem tatsächlich der Goldstandard gewesen wäre, man durch seine Aussetzung den Beginn der Erholung hätte bewirken müssen. Stattdessen dauerte es mehr als ein Jahrzehnt nach der Aussetzung, bis das Wachstum wieder anzog. Jeder, der geringe Grundkenntnisse über Geld und Wirtschaft hat, kommt zu der offensichtlichen Schlussfolgerung, dass die Ursache des großen Crashs von 1929 die Abkehr vom Goldstandard in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war. Und dass die Verschärfung der Wirtschaftskrise durch die staatlichen Kontrollen und die Sozialisierung der Wirtschaft in den Präsidentschaftsjahren von Hoover und Roosevelt verursacht wurde. Weder die Aussetzung des Goldstandards noch die Kriegsausgaben haben etwas zur Linderung der Weltwirtschaftskrise beigetragen. Als die großen Volkswirtschaften der Welt vom Goldstandard abkamen, sollte der Welthandel bald aufgrund der Instabilität des Fiatgeldes Schiffbruch erleiden. Ohne einen Wertstandard, der einen internationalen Preismechanismus ermöglicht und mit Staaten, die zunehmend von statistischen und isolationistischen Impulsen erfasst wurden, entwickelte sich die Währungsmanipulation als Instrument der Handelspolitik mit Ländern, die versuchten, ihre Währungen abzuwerten, um ihren Exporteuren einen Vorteil zu verschaffen. Weitere Handelsbarrieren wurden errichtet und der wirtschaftliche Nationalismus wurde zum Ethos jener Zeit mit vorhersehbaren, desaströsen Folgen. Die Nationen, die 40 Jahre zuvor zusammen gediehen und unter einem universellen Goldstandard handelten, bauten plötzlich große monetäre und handelspolitische Barrieren zwischen ihnen auf und hatten laute, populistische Führer, die alle ihre Misserfolge anderen Nationen zuschrieben, sowie eine wachsende Flut von hasserfülltem Nationalismus, der bald die Prophezeiung von Otto Mallory bewahrheiten sollte. Zitat: Wenn Soldaten keine internationalen Grenzen überschreiten sollen, dann müssen Waren dies tun. Solange der Handel nicht von seinen Fesseln befreit werden kann, werden Bomben vom Himmel fallen. Zitat Ende.